Okay, just as introduction to Father's Day. Als kleine Einführung für den Vatertag. We all have a father to some degree. Wir haben alle irgendeine Art von Vater. Many of us have had fortunate good fathers. Viele von uns hatten Glück und hatten wirklich gute Väter. Some people have not had a father. Manche hatten vielleicht keinen Vater. So there's five kind of fathers that that you could have. Also gibt's 5 verschiedene Arten von Vätern, die man haben kann. Actually 6. Oder sogar 6. You could have a really great dad. Man kann einen echt super Vater haben. I've met actually people who have really really really great dads. Ich habe Leute getroffen, die echt super tolle Väter It's haben. Like their dad is their hero. Es ist so, als wenn der Vater einfach der Held ist. And then there's those that are less fortunate. Und dann gibt's die, die nicht so viel gesegnet wurden damit. I just want to mention 5 less fortunate kind of fathers. Also möchte ich so die 5 etwas weniger gesegneten Then I'm going to bring this around Väter to something really cool. Vorstellen und dann was Tolles daraus entwickeln. Performance-oriented father. Es gibt also den leistungsorientierten Vater. A passive father. Einen passiven Vater. An absent father. Einen nicht anwesenden Vater. An authoritarian father. Einen autoritären Vater. Or an abusive father. Oder einen missbräuchlichen Vater. First principle tonight is that there are no perfect fathers. Das erste Prinzip heute Abend ist, dass es keine perfekten Väter gibt. We have great fathers by the grace of God. Wir haben tolle Väter durch die Gnade Gottes. But even great fathers don't necessarily produce great children. Aber selbst tolle Väter produzieren nicht immer tolle Kinder. We see the prophet Samuel. Wenn man zum Beispiel den Propheten Samuel anschaut, great man of God, couldn't control his kids. War ein toller Mann Gottes, aber konnte seine Kinder nicht unter Kontrolle halten. And so what we want to talk about today is getting to know our father's heart. Also möchte ich gern heute darüber reden, das Herz des Vaters kennenzulernen. I want to show you a picture of my father. Ich möchte euch ein Foto von meinem Vater zeigen. Slide number 2. How many people have seen my father? Okay, here's my dad. Wie viele von euch haben meinen Vater schon mal gesehen? The kid on the right, that's me. Das Kind auf der rechten Seite, das bin ich. Yeah, that's my dad. Und mein Vater ist dort. My dad. He was a good dad. Er war ein guter Vater. He was also, he also had his issues. Er hatte auch seine Probleme. He was in the war. Er hatte im Krieg gelebt. He was a prisoner of war for 3.5 years. War dort in Gefangenschaft für 3.5 Jahre. And he had his issues. Und hatte seine Schwierigkeiten. One of the best memories I have of my dad. Eine der besten Erinnerungen, die ich habe mit meinem Vater. Was when I was 17 years old. Da war ich 17. And I was under the age for drinking. Und ich durfte zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht trinken. And but I had friends that were older than me and looked and who were allowed to go in the bar. Ich hatte aber Freunde, die älter waren und die durften halt schon in die Bar gehen. So they took me with them. Also haben sie mich mitgenommen. As long as I sat with them, I got served alcohol. Solange ich mit ihnen gesessen bin, habe ich natürlich Alkohol bekommen. So I was doing this for a while. Also habe ich das eine Weile gemacht. Being under age. Obwohl ich unter dem erlaubten Alter war. Ich dachte, ich wäre total cool, weil ich eben zur Bar gegangen bin und was zu trinken bekommen habe. My father's 50th birthday came along. Dann wurde mein Vater 50. And he had a big party. Und er hat eine große Party geschmissen. And he hired a bartender. Und dann hat er einen Barkeeper angeheuert. And the bartender was the same bartender who was in the bar where I was always going. Und der Barkeeper war der gleiche wie der von der Bar, wo ich immer hingegangen bin. And I knew it. Right? Und ich wusste es natürlich. And so I tried to just act normal and cool and just walk up to the bar there. Also habe ich versucht einfach normal mich zu verhalten und cool und bin zur Bar gegangen. And just get something from there and then walk away and um was zu trinken zu kriegen und dann halt einfach lässig wieder wegzugehen. As I came to the bar, als ich dann zur Bar gekommen bin, my father came up next to me. Kam mein Vater neben mich. And the bartender looked at both of us. Und der Barkeeper schaut uns beide an. And he said to my father. Und sagt zu meinem Vater. Al, his name is Al. His name was Alois. Alois ist sein Name. How old is your son? Alois, wie alt ist dein Sohn? And my heart just dropped into my stomach. Und mein Herz ist mir echt nach unten gerutscht. My dad is standing to my right, so he just looks over at me with his look. Mein Vater steht rechts von mir und dreht sich zu mir und gibt mir diesen Look. Squints his eyes a little bit. Und macht seine Augen so ein bisschen schmal. Looks back at the barkeeper. Schaut zurück zum Barkeeper. And says he's 18. Und sagt, er ist 18 Jahre alt. Is there a problem? Gibt's ein Problem? And the bartender said, "No, no problem." Und der Barkeeper sagt, nein, kein Problem. I said, "Come on, Dad, that is so cool." Und ich sag, Dad, du bist so super. Actually covered me. Du hast mich voll geschützt. After all those. Nach allem, was wir erlebt haben. Beatings on my backside, you covered me. Oh, cool. So that was a great moment with my dad. Also, das war echt super, ein toller Moment mit meinem Vater. And I had a lot of good moments. Ich hatte echt viele gute Momente. Before we go any further, I want to show you a video. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich euch ein Video zeigen. It's my Father's Day gift to the fathers here. Das ist mein Geschenk zu Vatertag für alle Väter. And so let's play the video. Also lass uns das anschauen. Great, huh? Ist das nicht cool? Let's go to the first slide. Erste Folie bitte. So, we've seen this last week. Wir haben das schon gesehen letzte Woche. Alaba. Victory for Jesus. Hat für Jesus gesiegt. 300 million see David in TV victorious. 300 Millionen sehen David im TV siegen. My strength lies in Jesus. Meine Kraft liegt in Jesus. Okay, let's talk about that for Father's Day. Lass uns darüber reden in Bezug auf Vatertag. We don't have a lot of fathers here, but we all have fathers to some degree. Wir haben nicht viele Väter hier, aber wir alle haben eine Art Vater. When you see those words, my strength lies in Jesus. Wenn ihr diese Worte seht, meine Kraft liegt in Jesus. What does that speak to you? Was spricht das zu dir? We had a lot of visitors this morning for a baby dedication. We had two dedications. Wir hatten heute Morgen viele Besucher für Kindersegnungen. Wir hatten zwei Kindersegnungen. I don't know how many 40 people were here who didn't know Jesus. Circa 40 Leute waren hier, die Jesus nicht kennen. What does it mean when you see my strength lies in Jesus? Was bedeutet das, wenn du liest, meine Kraft liegt in Jesus? I want to give you four of the most powerful verses in the Bible. Ich möchte euch vier der, ja, für mich mächtigsten Verse der Bibel geben. These are four of my five most used and most powerful verses. Das sind vier der fünf Verse, die ich am meisten verwende und die ich am meisten mächtig finde. And it talks about finding our strength in Jesus. Und es spricht davon, unsere Kraft in Jesus zu finden. And then we will relate it right to the fact that we all have some kind of relationship to our Father. Und dann beziehen wir das eben auf unsere Beziehung mit dem Vater. Okay, first verse. Erster Vers. Yeah. Philippians chapter 4 verse 13. Philipper 4, 13. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. Da steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. When I saw that on David's shirt. Als ich das gesehen habe auf dem T-Shirt von David. This is the first verse that came to mind. Da ist mir gleich der Vers eingefallen. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alles tun durch den, der mich stark macht. I talked to a young guy this morning. Habe heute Morgen mit einem jungen Mann gesprochen. And I said, are you going to school? Are you working? Ich habe gesagt, was machst du? Gehst du in die Schule oder arbeitest du? He said, I'm in medical school. Und er sagt, er ist in der medizinischen Schule. And my first exam is coming up. Und ich habe bald die erste Prüfung. I don't know, it's sometime in the next month. He's studying irgendwann for it. Demnächst, in einem Monat. And bit nervous. War ein bisschen nervös. And I said, come on, Philippians 4:13. Und ich sage, hey, Philipper 4:13. It's got to be on your lips all the way through medical school, all the way through. Es muss durch die ganze Schulzeit immer auf deinen Lippen sein. I can do all things. Ich kann alle Dinge tun. Including go to medical school. Inklusive zur medizinischen Schule zu gehen. Through Christ who strengthens me. Durch Christus, der mich stärkt. And we've got to experience this strength. Aber wir müssen diese Kraft erleben. I quote this verse constantly. Ich zitiere diesen Vers ständig. When I get tired, when wenn I get ich müde stressed, bin oder gestresst, when there's pressure, wenn es Druck auf mich ausübt wird, wenn ich denke, nee, das mache ich jetzt nicht, das mache ich morgen, and then I step back and I say, wait a minute. Und dann gehe ich einen Schritt zurück und denke, Moment mal, I can do this. Das kann ich tun. Because I can do all things through Christ who strengthens me. Weil ich alles tun kann durch Christus, der mich stärkt. Let's slow this down for a moment. Machen wir es ein bisschen ruhiger im Moment mal. Let's relax. Und entspannen uns. And let's entrust this to God. Und das einfach Gott anvertrauen. And you know what? It works every time. Und wisst ihr was? Es funktioniert jedes we can Mal. Do far more than we would ever imagine. Wir können viel mehr tun, als wir uns je vorstellen if würden. This verse wenn dieser Vers is on our lips, auf unseren Lippen ist. What David was talking about on his shirt. Wo der David von gesprochen hat auf seinem T-Shirt. My strength lies in Jesus. Meine Kraft liegt in Jesus. Do you think he just put that there because it sounded cool? Glaubt ihr, er hat das da drauf gegeben, weil es sich cool anhört? It's not cool. Es ist nicht cool. It's a fact. Es ist eine Tatsache. And it's the center of his life. Und es ist das Zentrum seines Lebens. So number one, Jesus wants to be our strength. Also Nummer eins, Jesus möchte unsere Kraft sein. He really wants us to find our strength in him. Er möchte wirklich, dass wir unsere Kraft in ihm finden. In a relationship. In einer Beziehung. In whatever I do, all things. Egal was ich tue, alle Dinge. And the next verse. Und der nächste Vers. Romans 8:28. In Römer 8:28. We are well familiar with this verse. Den kennen wir gut, den Vers. We know that God causes all things to work together. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, for good, for those who love God, alle Dinge zum Guten mitwirken. Now that gives me strength in my heart. Das gibt mir wirklich Kraft im Herzen. Right away. Sofort. Because the joy of the Lord is my strength. Weil die Freude im Herrn meine Stärke ist. In Nehemiah chapter 8 verse 10. Das steht in Nehemiah 8 Vers 10. And to know that God is causing all things to work. Und zu wissen, dass Gott wirklich alle Dinge verwendet. Even things that have happened in the past. Selbst Dinge, die in der Vergangenheit passiert things sind. That are happening in the present, Dinge, die in der Gegenwart passieren. Things that I might be anticipating for the future, Dinge, die ich vielleicht erwarte in der Zukunft. Everything is going to work to the good, alles wird zum Guten verwendet werden. For those who love God. Für die, die Gott lieben. Now, we love God because God first loved us. Wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. So I'm not producing this love. Also muss ich diese Liebe nicht produzieren. I'm reflecting it back. Sondern ich reflektiere sie zurück. God is the one who loves us. Denn Gott ist der, der uns liebt. And he demonstrated it when he put Jesus on the cross. Und er hat das gezeigt, als er Jesus ans Kreuz genagelt hat. The issue is settled. God has sent Jesus to take our place. Das Problem wurde ein für alle Mal abgehakt. Jesus hat unseren Platz eingenommen. Is there anything that can occur in my life that God cannot work for the good? Gibt es irgendetwas, was in meinem Leben passieren kann, das Gott nicht zum Guten verwenden kann? Anything that you hear about, irgendwas, worüber du hörst, anything you're confronted with, irgendwas, womit du konfrontiert immediately bist, can be put into that category of all things. Es kann sofort in die Kategorie aller Dinge eingeordnet werden. To know that God is active in our life, he's working. Zu wissen, dass Gott in unserem Leben aktiv ist und arbeitet. Gives me strength in my heart. Gibt mir einfach Kraft in meinem Herzen. It makes all the difference in the world. Es macht den riesen Unterschied. When you get the phone call, wenn du einen Anruf bekommst, when you read the email, wenn du diese E-Mail liest, when your heart goes to your stomach, wenn dein Herz dir einfach nach unten and rutscht, the first words out of the first words that you consciously put in your mind, und die ersten Worte, die du dir bewusst einfach zusagst, this will work to the good. Ist das wird zum Guten verwendet werden. I don't know how. Ich weiß nicht wie. I cannot imagine how, ich kann es mir nicht vorstellen. But God promises it will. Aber Gott verspricht, dass er das tun wird. Immediately brings a degree of strength back to my knees. Und das bringt sofort einfach Kraft wieder in meine Knie. Next verse. Nächster Vers. Isaiah 30 verse 15. Jesaja 30 Vers 15. This verse is daily bread for me. Das ist wirklich tägliches Brot für mich, dieser Vers. Only in returning to me and resting in me will you be set free. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr befreit. There's so many things that want to just tangle us up in life. Es gibt so viele Dinge, die uns einfach irgendwie festnehmen wollen im Leben. From every side. Aus allen möglichen Richtungen. Just wants to put us in kind of a stupor. Versucht uns einfach irgendwie einzulullen. Like you're like an airplane and suddenly you lose control and you just wie so ein Flugzeug, was plötzlich die Kontrolle verliert und anfängt zu rotieren. Return to me, rest in me, and you'll be set free. Kehr um und ruh dich aus in mir und dann wirst du befreit. In quietness and confidence is your strength. Im Stillsein und Vertrauen liegt eure ganze Kraft. That means being relaxed. Das heißt einfach entspannt zu sein. And being confident. Und Zuversicht zu look haben. Look at the next words. Schaut euch die nächsten Worte but an. You would not have but you would have none of it. Doch ihr wolltet es ja nicht. The entire God was offering this to an entire nation. Gott hat das einer ganzen Nation angeboten. But they didn't want it. Sie wollten es nicht. Isn't it interesting that we really have to be proactive to take this? Ist es nicht interessant, dass wir echt proaktiv sein müssen, um das aufzunehmen? It doesn't happen automatically. Es passiert nicht automatisch. God offers it. Gott bietet das an. He wants to set us free. Er möchte uns befreien. He wants us to return. Er möchte, dass wir umkehren. And how many times during the week we just take a little rabbit trail away from God? Und wie oft in der Woche nehmen wir einfach so einen Abweg und gehen weg von Gott? And then suddenly we feel detached. Und plötzlich fühlen wir uns nicht mehr verbunden. So many times I feel detached. So oft fühle ich mich nicht verbunden. I feel verbunden. Like I got ambushed by my emotions. So als wenn ich einfach angeschossen wurde von Emotionen. I don't even know where it came from. Weiß gar nicht woher. her. A thought, a fear, irgendein something. Gedanke oder Angst. An impulse. Irgendein Impuls. Conversation. Eine Unterhaltung. Bad news about something. Oder schlechte Nachrichten and, über irgendwas. And suddenly you're just like, you're just like a zombie in life walking along. Und du bist vielleicht dann plötzlich wie so ein Zombie, der durch die Gegend läuft. And then you think, oh yeah, there's God. Und dann denkst du, ach ja, da gibt's ja Gott. You're just detached. Und du fühlst dich einfach so separat von ihm. In returning to me and resting in me, you'll be set free. Durch die Umkehr und Ruhe in mir wirst du freigemacht. But we have to want this. Aber wir müssen es echt wollen. It's easy to just say, you know what? It's too hard. Es ist einfach zu sagen, ach, es ist zu schwer. This life of faith. Dieses Glaubensleben. But the life of faith is a discipline. Aber das Glaubensleben ist eine Disziplin. And it's preparing us for eternity. Und es bereitet uns vor für die Ewigkeit. I've mentioned before that I had a situation in California in 2006. Ich hatte schon mal erwähnt, dass ich eine Situation in 2006 in Kalifornien erlebt habe. Where I bought a bow and an arrow and some arrows. Wo ich mir einen Bogen und einen Pfeil und ein paar Pfeile gekauft and habe. Went to a club to shoot. Und eben in einen Club gegangen bin, um es auszuprobieren. Trying to hit a target about 7-8 centimeters wide. Ich habe versucht, einfach das Ziel zu treffen, 7-8 Zentimeter breit. About 15 meters away. Und war circa 15 Meter entfernt. I couldn't believe how hard it was. Ich konnte mir echt nicht vorstellen, thought, dass es so schwierig come on, ist. I can do this. Ich habe gedacht, no komm, problem. Das kann ich doch tun. But the kid next to me und das Kind neben mir was shooting at dots, hat echt voll in die Mitte getroffen. Like 1 centimeter dots. 1 Zentimeter Punkte hat and er da was markiert. Hitting them one after the other. Und eins nach dem anderen reingemacht. I thought, what is the problem here? Who is ich habe mir kid? Gedacht, was ist denn das hier für ein Problem? Was ist denn das für ein Junge hier? Well, he was the world champion, the er war junior der, world champion. Der Welt-Champion that's what the owner für Kinder. Told me. Das hat mir der Besitzer erzählt. Of course, I know enough. Let the kid mentor me, you know? Also habe ich mir gedacht, kann er mir ja mal was beibringen. Hey kid, I'm 48 years old and you're 14. Hey Junge, ich bin 48 und du bist 14. Give me a tip. Gib mir mal einen Tipp. So I said, give me a tip. Das habe ich gesagt. He said, no problem. Er hat gesagt, kein Problem. 45% is learn to relax. Und er sagt, 45% ist lerne, dich zu entspannen. Right there. And 45% is learn to be confident. So wie es da steht. Und 35% heißt, lerne es, zuversichtlich zu sein. It's right there. Steht auch dort. And he said, 10% is practice. Und 10% ist Praxis und Übung. So, next slide. Also nächste Folie. Not this one. The photo. Not this one. There's a photo. That one. Okay. This is Sepp and this is Eric Unterholzer. Das ist Sepp und der Eric Unterholzer. Sepp is the 14-time Austrian archery champion. Sepp ist der 14-fache archery? Bogenschießmeister. And Eric is very good at shooting a bow. Und der Eric ist wirklich sehr gut darin. And Eric comes to the morning service. Eric kommt in den Morgengottesdienst. So we went shooting with Sepp at his club in Reichenau. Also sind wir mit dem Sepp in seinen Club in Reichenau it's like gegangen. A golf course for arts for bow shooters. Es ist wie so ein Golffeld für Bogenschießer. It takes you 8 hours to go through the course. Dauert 8 Stunden, bis du durch den ganzen Kurs durch bist. Just shooting one arrow at each target. Indem man nur einen Pfeil auf jedes Ziel schießt. So next one. This is Sepp. Das ist it looks like a 40-50 meter shot. Sieht aus wie so 40-50 Meter weg. The problem was that he kept making me shoot in front of him. Das Problem war, er wollte, dass ich immer von vor ihm abschieße. And he would shoot like 4 or 5 meters from behind me. Und er stand 4-5 Meter hinter mir. Which was kind of annoying me. Und das hat mich genervt. So I asked him, why do I have to shoot up closer? Da habe ich gesagt, wieso muss ich näher rangehen? He said, because I don't want you to miss the target and lose your arrow. Sagte, ich will nicht, dass du vorbeischießt und dann deinen Pfeil verlierst. I'm not going to miss the target. Sage ich, werde ja wohl nicht das Ziel verfehlen. You shoot first. Er sagt, du schießt erst. And I'll hit your arrow. Und ich treffe deinen Pfeil. And he said, are you Robin Hood? Sagt, bist du Robin Hood? I said, shoot the arrow and I'll hit it. Und ich sag, schieß den Pfeil und ich werde ihn treffen. And I remember what the kid said. Und ich erinnere mich, was der Junge sagt. Relax. Entspann dich. Be confident. Und hab Zuversicht. So I breathed. I took 3 really deep breaths. Also habe ich 3-mal tief eingeatmet. I really took my time. Ich habe mir echt Zeit they gelassen. They were looking at me like, are die you haben mich for angeschaut real? Und haben sich echt gedacht, meinst du das ernst? And then I just made a confident statement. Und dann habe ich eine sehr zuversichtliche Aussage getroffen. And this was exactly the statement. Und das war genau die Aussage. You might not like it, but that's what I said. Ihr mögt es vielleicht nicht, aber was habe ich gesagt? I said, now I will show this Austrian what an American can do. Jetzt zeige ich diesem Österreicher, was ein Amerikaner kann. And I took my aim. Habe ich aufs Ziel gepeilt. Next frame. That's me shooting. Das bin ich beim Schießen. Next frame. Bingo. Cross the arrow. I don't know. Must have been 30 meters. So 30 Meter weiter. And you could hear the click go right through the forest. Click. Und da hat's wirklich durch den Wald geklickt. Never did it again, but I did it once. Ich hab's nie wieder geschafft, aber immerhin einmal. It's all I need, just once. Ich brauchte nur einmal. I show this picture a million times. Um dieses Bild jetzt Millionen Mal zu zeigen. Okay. Now I want to show you another verse. Ich möchte euch noch einen Vers zeigen. And then I'm going to bring this all to a conclusion. Und dann bringe ich das alles zusammen. Let's go to this one. This verse is so important in our life. Dieser Vers ist so wichtig in unserem Leben. Because it's all about walking in the light. Weil es darum geht, im Licht zu wandeln. To walk in the light with God, you have to have this verse active in your life. Mit Gott eben im Licht zu wandeln, das ist ein Vers, der aktiv sein muss in eurem Leben. If your strength is gonna be found in Jesus. Wenn deine Kraft in Jesus gefunden werden soll. If we confess our sins. Wenn wir unsere Sünden bekennen. He is faithful and just. So ist er treu und gerecht. To forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. We can't imagine how much unrighteousness weighs us down. Wir können uns nicht vorstellen, wie viel Ungerechtigkeit uns immer wieder niederdrückt. Unresolved guilt. Ungeregelte Schuld. Unresolved. It's just guilt in there for some reason. Das heißt, da ist einfach irgendein Grund, warum da Schuld ist. Whether it's bona fide or not. Ob es echt ist oder nicht. Whether you deserve that guilt or not. Ob du das verdienst oder nicht, diese There's Schuld. There's an uneasy feeling inside. Es ist einfach ein unruhiges Gefühl in dir drin. Something in the conscience, it's something's out of order. Es ist etwas in deinem Bewusstsein, dass etwas nicht stimmt. The only thing that can cleanse it. Die einzige Sache, die es eben reinmachen kann, is Jesus. Ist Jesus. And this is a miracle from above. Und das ist echt ein Wunder von oben. This is something the Holy Spirit does in our life. Das ist etwas, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. He will forgive us and he will cleanse us. Er wird uns vergeben und uns reinigen. And the cleansing of the conscience is such an experience. Und die Reinigung dieses Gewissens ist einfach so eine Erfahrung. And look at it says if we confess our sins. Und schaut euch das an. Es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen. He is faithful. So ist er treu. That means you can count on him. Das heißt, du kannst auf ihn zählen. You don't have to be afraid. You don't have to wonder. Du musst keine Angst haben. Du musst dich nicht immer fragen. We can be confident. Wir können Zuversicht haben darin. Because he's faithful. Weil er treu ist. And look at the next word. And he's just. Und schaut euch an. Es heißt, er ist gerecht. Why would that word be there? And just. Und warum ist dieses Wort da, gerecht? Just to forgive us. Gerecht uns zu vergeben. That's strange. Das ist komisch. If someone needs to be forgiven, wenn jemand Vergebung braucht, it doesn't take justice to forgive them. Dann braucht es doch nicht Gerechtigkeit, um dem zu vergeben. It takes mercy to forgive. Es braucht Barmherzigkeit zu vergeben. It should actually read, it could actually read, he is faithful and merciful to forgive you. Es könnte zum Beispiel heißen, so ist er treu und barmherzig, euch zu vergeben. But why the word just? Aber warum gerecht? It's for one reason. Gibt einen Grund. Because our sin went to Jesus. Weil unsere Sünde auf Jesus gelegt wurde. And Jesus died and paid for it. Und Jesus ist gestorben und hat dafür bezahlt. And for God to not forgive you, und dass Gott dir nicht vergeben würde, would be the unjust thing. Würde ungerecht sein. Because Jesus already paid for it. Weil Jesus schon dafür bezahlt hat. God has no desire to play games. Gott hat wirklich kein Verlangen danach, Spielchen zu spielen. He paid the highest price. Er hat den höchsten Preis bezahlt. And with his justice, und mit seiner Gerechtigkeit, he will forgive us. Wird er vergeben. Because he looks at what Jesus did for us. Weil er auf Jesus schaut und was er getan hat. This is so powerful. Es ist so mächtig. It's beyond anything that God feels like doing. Das ist über allem, was Gott sich, wonach Gott sich fühlt, zu It's tun. In his nature. Sondern es ist in seiner Natur. He forgives us from his holiness. Er vergibt uns aus seiner Heiligkeit Because heraus. Jesus gave us everything. Weil Jesus uns alles gegeben hat. And so this whole issue of being clean, Also dieses ganze Thema, gereinigt zu werden. And God will clean us as many times a day as we want it. Und Gott wird uns so oft reinigen am Tag, wie wir es wollen. And the most humbling thing you'll ever do, und das Demütigste, was du je tun wirst, is come back and get cleansed again. Ist wieder zurückzukommen zu ihm und gereinigt zu werden. Okay, last verse and I'll close. Letzte Vers und dann schließe ich. Honor your father and your mother. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Which is the first commandment with a promise. Welches das erste Gebot mit Verheißung ist. And look what it says, that it may be well with you. Und schau dir an, es heißt, auf dass es dir wohlgehe. Honoring your father and your mother is a loaded verse. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist ein Vers, der echt beladen ist. Because it carries a promise for you. Mit einer Verheißung für dich. If you honor your parents, wenn du deine Eltern ehrst, it will go well with you. Dann wird es dir wohlergehen. Now, for many of us, für viele von uns, the most honorable thing you will ever do, ist das Ehrbarste, was du je tun wirst, for your mom and dad, für deine Eltern, is to forgive them. Ihnen zu vergeben. It's the most honorable thing you'll ever do. Das Ehrbarste, was du tun kannst. Many of us have wounds. Viele von uns haben Wunden. We have memories. Wir haben Erinnerungen. Things that happened. Dinge, die passiert sind. In the childhood. In der Kindheit. And they're embedded in our memory. Und sie sind einfach festgeschrieben in unserer Erinnerung. We don't think about them, but if something on TV or someone mentions something, there it is. Wir denken nicht drüber nach, aber wenn es irgendwo einen Anstoß gibt im Fernsehen oder so, dann kommt sofort zurück. And this is what we want to talk about a little bit tonight. Want to pray about. Und darüber sollten wir ein bisschen beten heute Abend. I know people that have been married 25, 30, 35, 40 years. Ich kenne Leute, die 25 bis oder 35 Jahre verheiratet waren. And the wife still has issues about her dad. Und die Frau hat immer noch Probleme wegen ihrem Vater. And those issues are ruining her relationship to her husband and her children. Und diese Schwierigkeiten, die machen einfach die Beziehung zu dem Ehemann und zu den Kindern kaputt. It is not going well with them. Er geht ihnen dann nicht wohl. It's passing on to their kids. Es wird weitergetragen auf die Kinder. It's robbing her of a beautiful relationship to the one she married. Es wird ihr sozusagen eine wunderschöne Beziehung gestohlen, die sie mit ihrem Ehemann haben könnte. And all the intentions that they had at the altar. Und alle guten Absichten, die sie hatten vor dem Altar. Are slowly being flushed down the toilet. Gehen plötzlich die Toilette runter. I was at a seminar last year. Ich war letztes Jahr auf einem Seminar. And there was a woman there with us. Da war eine Frau mit uns dort. And they prayed from the front for people who had not forgiven their fathers. Und die haben von vorne gebetet für Leute, die eben ihren Vätern oder Müttern nicht vergeben hatten. But first it was specifically about fathers. Aber am Anfang ging es besonders um Väter. And then this person went up. Und dann ist diese Person hochgegangen. And God prayed for. Also nach vorne gegangen, um and Gebet zu bekommen. I talked to the person later. Und ich habe zu der Person später gesprochen. And the person said, I am now set free. Und die Person sagt, jetzt bin ich befreit. After 30 years of marriage, nach 30 Jahren Ehe, I am set free. Bin ich befreit. And it was affecting me all these years. Es hat mich all diese Jahre beeinflusst. Because I thought I did, but I didn't. Weil ich gedacht habe, ich hätte, aber ich habe nicht. So, we want to pray tonight. Also wollen wir heute beten. We want this verse to become part of our lives. Wir wollen, dass dieser Vers Teil unseres Lebens wird. Part of your life. Teil deines Lebens. If you've had great parents, wenn du tolle Eltern hattest, it's perfect. Es ist super. Had a great dad, that's wonderful. Wenn God du einen guten Vater hattest, hey, Gott segne dich. You have a great role model. Dann hast du ein super Vorbild. Maybe you want to apply this to somebody else. Dann wende das vielleicht auf jemand anders an. A school teacher. Vielleicht ein Lehrer, a sports director, oder ein Sportcoach, an uncle, oder ein Onkel, a sister, a brother, ein Bruder, Schwester, a mother-in-law, oder eine Schwiegermutter, father-in-law, oder ein Schwiegervater, jemand anders. But for most of us tonight, aber für die meisten von uns, let's take this verse and let's secure it in our hearts. Lass uns diesen Vers nehmen und ihn wirklich fest in unser Herz schreiben. Honor your father and your mother. Ehre deinen Vater und deine Mutter. This has promise. That als it will go well with you. Dass es mit dir gut gehen wird. And let's begin a process of letting it go. Und lass uns diesen Prozess anfangen, das loszulassen. And this is the process. Und das ist der Prozess. Dad, I forgive you. Vater, ich vergebe dir. Dad, I'm forgiving you. Papa, ich vergebe dir. Dad, I have forgiven you. Papa, ich habe dir vergeben. The first confession, Dad, I forgive you. Das erste, Papa, ich vergebe dir. And when memories come in of something that was not so pleasant. Und wenn Erinnerungen zurückkommen von Dingen, die nicht so nett waren. We continue, Dad, I am forgiving you. Dann machen wir weiter und sagen, ich bin dabei, dir zu vergeben, Papa. And someday, und dann irgendwann, without even realizing it, wenn du es gar nicht mal merkst, you will realize that the forgiveness is complete. Dann wirst du sehen, dass die Vergebung komplett oder vollständig ist. Maybe you're married one day, vielleicht bist du irgendwann verheiratet and you're with your husband, und bist mit deinem Ehemann and the subject of your dad comes up, und das Thema deines Vaters kommt hoch. And you know what? Und weißt du was? It has no effect on you. Und dann beeinflusst es it has dich gar no nicht, power over you. Weil es keine Macht mehr über it dich has hat. No negative influence on your relationship to your husband. Es hat keinen negativen Einfluss mehr auf deine Beziehung zu deinem Mann. Emotional or sexually, oder sexuell or socially, oder sozial in any way, oder in irgendeiner Art. With the children, it has no effect. Oder mit den Kindern hat es keinen Einfluss. What Dad did to you, was denn dein Vater dir angetan has hat, been neutralized, hat neutralisiert, by the power of the cross, ist neutralisiert worden durch die Kraft des Kreuzes. It starts with this verse, es fängt mit diesem Vers an, with forgiveness, mit der Vergebung. Amen. And I know this is a process. Und ich weiß, das ist ein Prozess. It doesn't just apply to your dad, it applies to other people. Das kann man nicht nur auf den Vater, sondern auch auf andere Menschen beziehen. But our dads are the most central figure in our life. Aber dein Vater ist eine sehr zentrale Figur in deinem Leben. With my mom. Mit der Mutter and zusammen. If I forgive everybody else and don't forgive them. Wenn ich jedem anderen vergebe, außer denen, I'm really going to suffer the effects of it. Dann werde ich wirklich die Auswirkungen spüren. And I know all of us here, we want to have, for those who want to get married, we all want to have a great marriage. Und für alle die, die gerne heiraten möchten, wir möchten natürlich alle eine schöne Ehe haben. I'm married 32 years now. Bin jetzt 32 Jahre verheiratet. 32 years. We're in our 33rd year. Wir sind in unserem 33. Jahr. You know, and there are things that come out of the subconscious that want to rob us of moments. Und es gibt einfach Dinge, die aus dem Unterbewusstsein kommen, die uns Momente stehlen wollen. And we every time there's an invitation to forgive Dad, to jedes forgive, Mal, wenn es eine Einladung gibt, einfach dem Vater zu vergeben. I say to myself, I have forgiven Dad. Dann sage ich mir selbst, ich habe meinem Vater vergeben. And I still am. Und ich vergebe ihm weiter. Es ist aktiv. It's active. And when I think of my dad, und wenn ich an meinen Vater denke, I want to be able to smile, dann möchte ich einfach lachen können and think of the good things, und mich an die guten Dinge erinnern and when anything können. Bad comes up, und wenn was Schlechtes hochkommt, it's forgiven. It's dann gone. Ist es vergeben. I focus on the things that were good. Ich konzentriere mich auf die guten Dinge. And if I didn't have a dad, und wenn ich keinen Vater gehabt hätte, I can focus on the Lord. Dann fokussiere ich mich auf Psalm den Herrn. Psalm 27, Vers 10. Psalm 27, Vers 10. When your mother and father forsake you, wenn dein Vater oder deine Mutter dich verlassen, or we can say when they're absent, oder wenn sie weg sind, the Lord says, I will be your dad. Dann sagt der Herr, ich werde dein Vater that sein. Is so powerful. Das ist so mächtig. So I'm going to pray now, and then we're going to have Mary come up and pray. Und ich werde jetzt beten, und auch die Mary wird gleich but beten. But first, maybe there's somebody here, and you have never began a relationship with Jesus. Vielleicht gibt's auch jemanden hier, der noch nie eine Beziehung mit Jesus begonnen hat. The power that David Alaba is speaking of. Die Kraft, von der David Alaba da gesprochen hat. Is a real experience. Das ist eine echte Erfahrung. And it's not just a one-time experience. Ist nicht nur eine Einmalsache. It's a constant experience. Sondern eine kontinuierliche Erfahrung. Every time I humble myself before God. Jedes Mal, wenn ich mich demütige vor Gott. I can be sitting here tonight. Kann ich hier heute sitzen? I've been a believer 12, 15 years. Und vielleicht 12, 15 Jahre schon gläubig sein. But I'm detached from God. Aber ich fühle mich abgeschnitten von Gott. And I talk about what happened 15 years ago. Und ich spreche davon, was vor 15 Jahren passiert but what's ist. Happening tonight? Aber was passiert heute? Maybe. Vielleicht. You want to draw near to God. Möchtest du dich Gott nähern? And have an experience with God in your heart again. Und eine Erfahrung mit Gott erneut haben. He's waiting. Er wartet drauf. And he's faithful. Und er ist treu. And he's just. Und er ist gerecht. To cleanse us. Uns zu reinigen. And engage us. Und einfach mit uns eine Beziehung zu beginnen. So, let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for who you are. Vater im Himmel, danke für wer du bist. Thank you for David Alaba. Danke für den David Alaba. For raising him up. Dass du ihn großgezogen as hast. As a voice to this nation. als Stimme in dieser Nation. And not just this nation, but all of Europe. Und nicht nur diese Nation, sondern in ganz Europa. And all of the soccer world. Und die ganze Fußballwelt. Thank you. We just pray for him. Danke, Herr, wir beten für ihn. Protect him. Beschütze ihn. Bless him. Segne ihn. Be with him. Sei bei ihm. Protect him from accidents. Beschütze ihn vor Unfall. From injuries on the field. Oder Verletzungen auf dem Feld. Give him wisdom. Gib ihm Weisheit. All the more how to play. Und wie er spielen soll. Where to be on the field. Wo er sich auf dem Feld verhalten soll. Give him strategy from above. Und gib ihm einfach himmlische Strategie. We pray. Darum bitten wir. Make him successful. Mach ihn erfolgreich. For your glory. Für deine Ehre. We pray. And bitten wir. If there's someone here tonight, wenn es jemanden hier heute gibt, you've never given your heart to Jesus, und du hast Jesus noch nie dein Herz übergeben, it's a very small prayer. Es ist ein ganz kleines Gebet. It's just simply, Jesus, come into my life. Das heißt einfach, Jesus, komm in mein Leben. Can you say those words? Kannst du diese Worte sprechen? Jesus, Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. And forgive me. Und vergib mir. All the stupid things I've done in my life. Für den ganzen Mist, den ich gebaut habe. Please. Bitte. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Und vergib mir. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? Quietly. Ganz ruhig you für dich. You have to say them. That's where the power is. Say them. Du musst sie sagen, dann say da haben the name sie Kraft. Jesus. Im Namen Jesu. Say Jesus. Sag Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. And forgive me. Und vergib mir. Cleanse me. Und reinige mich. For the church. Und für die Gemeinde. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Once again. Noch einmal. And cleanse me. Und reinige mich. Jesus. Jesus. Let's take a moment before the Lord and lass uns einfach einen Moment innehalten vor dem Herrn. And take this moment to honor our fathers. Und nutz diese Zeit, um uns deinen Vater zu ehren. Maybe your dad was performance oriented, like we heard tonight. Vielleicht war dein Vater leistungsorientiert, wie wir es gehört haben. And you never really felt totally accepted until you did something well. Und du hast dich nicht vollkommen angenommen gefühlt, bis du etwas Gutes geleistet hast. You never felt that you really measured up. Du hast nie das Gefühl gehabt, wirklich immer den Standard zu erreichen. In your heart say, I forgive my dad. Sag in deinem Herzen, ich vergebe meinem Vater. For making the standard so high that I could never reach it. Dafür, dass den Standard so hoch angelegt hat, dass ich ihn nie erreichen kann. I forgive you, Dad. Ich vergebe dir, Vater. And your heavenly Father says to you. Und dein himmlischer Vater sagt dir. You are my beloved son. You are my beloved daughter. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. In you I have great delight. Ich freue mich sehr über dich. And you don't have to do anything. Du musst nichts tun. I simply love you. Ich liebe dich einfach so. Just as you are. So wie du bist. That's what God the Father said to Jesus, his son. Das hat Gott der Vater zu Jesus, seinem Sohn, gesagt. Before he healed even one person. Bevor nur eine einzige Person geheilt hat. This is my beloved son. Das ist mein geliebter Sohn. I am well pleased in him. Ich habe großen Wohlgefallen an ihm. And so we can take a deep breath of relief and say, thank you, Father, I don't have to achieve anything. To be loved by you. Tief einatmen und uns entspannen und sagen, hey, danke Gott, dass ich nichts tun muss, um von dir geliebt zu werden. And maybe you had a passive father. Vielleicht hattest du einen passiven Vater. Who was there but didn't really engage in your life. Der da war, aber sich nie wirklich in deinem Leben eingemischt hat. And you felt that he was indifferent. Und du hast das Gefühl gehabt, das ist ihm egal. Say, I forgive you, Dad. Und sag, ich vergib dir, Vater. But it seemed like that you gave me the feeling that you just weren't interested in me. Es hat sich einfach so angefühlt, als hättest du kein Interesse an mir gehabt. I forgive you. Ich vergib dir. And remember, they are the way they are because that's what they received. Und denk dran, die sind so, weil es das ist, was sie empfangen haben. And they're just giving what they got growing up. Und sie geben einfach weiter, was sie bekommen haben, als sie groß geworden sind. And that gives us compassion for them. Und das gibt uns Mitgefühl für sie. But God is not a passive father. Gott ist kein passiver Vater. He says, er sagt, I look over the whole earth, my eyes go to and fro. Meine Augen gehen über die ganze Erde. To see who I can be strong, on whose behalf I can be strong for. Um jemanden zu finden, für den ich stark sein kann. Thank you, Father, that you are so ready to fight for us. Danke, Vater, dass du bereit bist, für uns zu kämpfen. And that you're so interested in my life. Und dass du so ein Interesse hast an meinem Leben. And that when I do something, you praise me. Und dass wenn ich was tue, du mich lobst. Thank you, Father. Danke, Vater. Maybe your father was the absent dad. Vielleicht war dein Vater abwesend. Perhaps he was there, but when he was there, he was absent. Vielleicht war er da, aber selbst wenn er da war, war er abwesend. Let's forgive our fathers for that. Lass uns unseren Vätern vergeben dafür. I forgive you, Father. Ich vergib dir, Vater. That I never really had your attention when you were there. Dass ich nie wirklich deine Aufmerksamkeit hatte. And that I didn't connect with you emotionally. Und dass ich nicht emotional mich mit dir verbinden konnte. I forgive you. Ich vergib dir. And thank you, Heavenly Father. Und danke, himmlischer Vater. That you are very present in our lives. Dass du so gegenwärtig bist in unserem Leben. And that you say to us, I am with you always. Dass du zu uns sagst, dass du immer bei uns bist. Even to the end of the age. Sogar bis ans Ende der Welt. And I will never, no, never leave you or forsake you. Ich werde dich nie verlassen oder im Stich lassen. I am a very present help in time of need. Ich bin eine aktive Hilfe in den Zeiten, wo du mich brauchst. Thank you, God, that you are not an absent father. Danke, Gott, dass du kein abwesender Vater bist. And for those of us who had authoritarian fathers. Und für die von uns, die autoritäre Väter hatten, haben. That were so stern and so strict. Die so streng mit uns waren. Let's forgive them. Lass uns ihnen vergeben. Dad, I forgive you. Vater, ich vergib dir. That you didn't praise me. Dass du mich nicht gelobt hast. That you never said, good job. Dass du nie gesagt hast, das hast du gut gemacht. But you only saw my mistakes. Sondern dass du immer nur meine Fehler gesehen hast. I forgive you for being critical. Ich vergebe dir dafür, dass du so kritisch warst. I forgive you. Ich vergebe dir. And I just know that that's because that's how you were treated. Und ich weiß, das ist nur, weil du auch so behandelt wurdest. So I forgive you. Also vergebe ich dir. And thank you, Heavenly Father. Und danke, himmlischer Vater. That your heart is always towards me. Dass dein Herz immer auf mich gerichtet ist. That you said that like a father pities his children. So sagst, wie ein Vater seine Kinder bemitleidet. So do I pity you. So bemitleidest du mich. For I know that you are just made of dust. Weil ich weiß, dass du nur, dass der Mensch nur aus Staub gemacht ist. And that you're only human. Und nur menschlich. And I know that you're only human. Ich weiß, dass du nur menschlich bist. And that you will make mistakes. Und dass du Fehler machen wirst. And even when you make mistakes, selbst wenn du Fehler machst, my love doesn't change. Dann verändert sich meine Liebe nicht. And if our fathers were abusive, und wenn unsere Väter Missbrauch betrieben haben, in word or in deed, vielleicht in der, in, im Wort oder in der Tat, this is a difficult one. Es ist sehr schwer. God, we need you to forgive, to be able to forgive. Gott, wir brauchen dich, um in der Lage zu sein, zu vergeben. To make mistakes is human. Fehler zu machen ist menschlich. And to forgive is divine. Aber zu vergeben ist göttlich. Father, I forgive you for being abusive. Vater, ich vergib dir, dass du Missbrauch betrieben hast. That you didn't treat me the way a child should be treated. Dass du mich nicht so behandelt hast, wie ein Kind behandelt werden sollte. That you took advantage of me. Dass du ja, mich ausgenutzt hast. I forgive you. Ich vergib dir. I forgive you, Father, that where I should have gotten love and safety, I had fear. Ich vergib dir, Vater, wo ich eigentlich Sicherheit und Liebe hätte bekommen sollen, dass ich dort Angst hatte. I forgive you. Ich vergebe dir. Because I have been so forgiven. Weil mir alles vergeben wurde. And your heavenly Father says, dein himmlischer Vater sagt, for I know the plans that I have for you. Denn ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Plans for your welfare and your good. Pläne, die dir zum Guten dienen. And not evil. Und nicht zum Bösen. The plans that I have for you are not evil. Die Pläne, die ich für dich habe, sind nicht böse. They are not to harm you. Sie sollen dir nicht schaden. But they are to do you good. Sondern dir gut tun. And to give you a future and a hope. Und dir eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. That's the kind of father I am. Das ist der Vater, der ich bin. I only want the best for you. Ich will nur das Beste für dich. I know it's hard for you to believe it sometimes. Ich weiß, es fällt dir manchmal schwer, das zu glauben. Because of your experience. Wegen deinen Erfahrungen. But I want to wipe that away. I want to heal those wounds. Ich möchte das wegwischen und deine Wunden heilen. And I want to give you a new picture of your heavenly Father. Ich möchte dir ein neues Bild geben von deinem himmlischen Vater. Who is true and who is faithful. Der ehrlich ist und treu. And who will never ever hurt you. Und der dir nie wehtun würde. Thank you, Father, for being this kind of God. Danke, Vater, dass du so ein Gott bist. For being this kind of father. Dass du so ein Vater bist. Thank you for being the perfect father. Danke, dass du der perfekte Vater bist. And yet we want to honor our father, our earthly fathers. Und trotzdem möchten wir unsere Väter auf der Erde ehren. And forgive them for their shortcomings. Vergib ihnen einfach da, wo sie Schwächen haben. And try to see their heart. Und ja, versuch ihr Herz zu sehen. So Father, show us our father's hearts. Vater, zeig uns das Herz unseres Vaters. Even if they can't show it. Selbst wenn sie es uns nicht zeigen können. Show us. Zeig du es uns. And I just speak out healing in this place tonight. Und ich spreche heute Abend Heilung aus in diesem Ort. That hearts are being healed right now. Dass Herzen jetzt geheilt werden. Because of honoring our fathers and mothers. Weil wir unsere Väter und Mütter ehren. By forgiving. Indem wir ihnen vergeben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.